ein Atem schreitet die Nacht ab. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart im Jahr 1990, Die vergangene Zukunft, ein Science-Fiction-Hörspiel von Jerzy Ort. Die Personen und ihre Darsteller waren Jana Karin Anselm, Lars Michael Thomas, Bent Nikolas Prieger, Greg Helmut Zuber, Jeanette Caroline Schreiber, Wolters Helmfried von Lüttichau, Professor Linemann Klaus Barner, Dr. Grabowski Uwe Koschel, Nachrichtensprecher Wolfram Weniger, Computerstimme Lieselotte Neumann-Hoditz, Regie Andreas Weber-Schäfer, Ton und Technik Jochen Brandhoff und Ingrid Liederer.